Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 15. Erwartungsgemäß hält die Krise an und damit die Auswirkungen auf uns alle. Vermehrt liest man von psychischer Belastung einzelner Personen, bei manchen bis hin zu suizidalen Gedanken. In diesem Zusammenhang kam kürzlich die Frage auf, wie weit die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte zum Schutze der Allgemeinheit gehen dürfe. Eine schwierige Frage, über die sich Spezialisten Gedanken machen und müssen. Ich bin keiner. Dennoch bin ich der Auffassung, dass die Konsultation eines Psychotherapeuten angeraten wäre. Wenn das Recht der Allgemeinheit auf körperliche Unversehrtheit der psychischen Belastung Einzelner gegenübersteht, ist möglicherweise ein pragmatischer Ansatz hilfreich. Für Einzelne hat man eher Kapazitäten als für viele, zumal nicht gesagt ist, dass die psychisch belastete Einzelperson mit einer wahrscheinlicheren Infektion klargekommen wäre, hätte man die Persönlichkeitsrechte aller nicht eingeschränkt. Ich denke, dass das Thema mittelfristig weiter Fahrt aufnehmen wird, denn ein Ende der Krise und damit der Belastung ist derzeit nicht in Sicht. Ebenfalls nicht in Sicht ist der Termin der Veröffentlichung neuer Cash-Listings. Einzelne Reviewer ließen kürzlich verlauten, dass trotz der derzeitigen Lockerung der Maßnahmen keine Listings veröffentlicht werden, weil sich grundsätzlich nichts verändert habe. Ein Entschluss, der von der Community ambivalent aufgenommen wurde, wird und über den wild spekuliert wird. So hat der Norden verlauten lassen, dass ein Review eingereichter Listings stattfände. Sofern keine Nachbesserung notwendig seien, würde das Listing zur späteren Veröffentlichung auf Halde gelegt. Die spätere Veröffentlichung bezieht sich hierbei auf den Tag, an dem die selbst auferlegte Veröffentlichungssperre aufgehoben wird. Reviewer anderer Teams erklärten hingegen, dass derzeit in ihrem Team kein Review neuer Listings stattfände. Umgehend hallt der Ruf des Willkürtiers ob dieser Ungleichbehandlung durch die Wälder. Das ändert nichts. Das ist so. Ungeachtet diverser Einzelschicksale, zum Beispiel wenn damit die FTF-Strecke abbricht und dadurch die psychische Belastung steigt. Man darf nicht vergessen, Geocaching ist ein Spiel. Wie, Mensch, ärgere dich nicht. Wenn der Würfel keine 6 zeigt, darfst du nicht raus. Auch nicht, wenn derweil alle anderen Mitspieler an dir vorbeiziehen und ihre Figürchen nach Hause bringen. Da mag dir der Würfel unfair vorkommen, aber das hilft dir nicht weiter. Und wenn du es dann doch noch geschafft hast und du rausgeworfen wirst, bevor du die erste Ecke umrundet hast, dann ist auch das Pech. Selbst wenn das deine einzige 6 in diesem Spiel war. Selbstverständlich kannst du jetzt schreiend den Würfel in die Ecke werfen und allen anderen kundtun, dass du nie wieder Mensch ärgere dich nicht spielen willst. Das mag dich erleichtern, doch hättest du deshalb weder mehr Glück noch gewonnen. Zurück zum Geocaching. Wenn du nicht damit klarkommst, dass es derzeit keine neuen Dosen gibt, such dir ein neues Spiel. Vielleicht zuerst einen Ego-Shooter zum Abreagieren und danach ein anderes Hobby. Bäume umarmen zum Beispiel. Das soll entspannen und an der frischen Luft ist man auch. Apropos an der frischen Luft. Dann kommen wir zurück zu den Ownern, die ihre Dosen wegen Corona deaktivieren und sich in Rechtfertigung ob ihres Handelns ergehen. Höre auch Konservenradio Dosenhausen, Folge 6a. Dazu hätte ich einige Bemerkungen. Wenn das Areal um einen Cache offiziell gesperrt ist, sollte man das Listing deaktivieren. Die Argumentation, dass der Owner vermeiden muss, dass um seine Dose 2 oder 4 Leute stehen, ist jedoch eher fragwürdig. Es ist nicht des Owners Job. Geocaching ist gefährlich und kann zu Verletzungen und gegebenenfalls sogar zum Tod führen. Wenn eine Dose zugänglich im Wald liegt, liegt sie dort. Wenn morgen der Waldbesitzer meint, er müsse dort Holz schlagen, ist der Zuweg verboten. Auch wenn es der Owner nicht weiß und er die Dose nicht deaktiviert. Wenn nun der Gesetzgeber sagt, dass die Erholung im Wald gestattet ist, man jedoch 2 Meter Abstand zu anderen Personen halten müsse, dann gilt das zwar, dennoch darf man wegen des Holzeinschlags nicht zur Dose. Und wenn die Dose ohne Restriktionen erreichbar ist, müssen sich die Sucher dennoch an übergeordnete Vorschriften halten, zum Beispiel an die Corona-Schutzverordnung. Es liegt nicht in der Verantwortung des Owners, die Überprüfung aller Wenn und Abers einzuhalten. Wenn morgen neben der Dose Pflanzen wachsen, die unter Naturschutz stehen, darf der Sucher sie nicht zertrampeln. Auch nicht, wenn der Owner nicht explizit darauf hingewiesen hat. Das Zitat: Überall da, wo ich in der Gesellschaft im Moment etwas nicht ausschließen kann, wird es untersagt und man geht davon aus, dass man es besser bleiben lässt, halte ich, mit Verlaub, für überzogen. Niemand kann explizit ausschließen, dass man sich in der Öffentlichkeit auf weniger als 1,5 Meter nähert. Dennoch dürfen alle raus. Man müsste folglich das Rausgehen untersagen. Niemand kann explizit ausschließen, dass man sich bei Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Meter nicht infiziert. Dennoch wurde keine generelle Maskenpflicht verordnet. Nicht einmal für Sportler, die zum Beispiel beim Radfahren gegebenenfalls eine 20 Meter lange Virenschleppe hinter sich herziehen. Die müssen auch keine Maske tragen. Höre hierzu gegebenenfalls Konservenradio Dosenhausen Folge 12. So, lieber Owner, und dann sagst du, weil du der Anbieter bist und nicht ausschließen kannst. Nun, wenn du eine Dose in den Wald legst, kannst du nicht ausschließen, dass jemand von einem Insekt gestochen und mit Borrelien oder FSME infiziert wird. Du kannst nicht ausschließen, dass jemand unwissend ein Fuchsbandwurm-Ei verzehrt. Du kannst nicht ausschließen, dass jemand von herabfallenden Ästen erschlagen wird. Du kannst nicht ausschließen, dass sich jemand Tollwut holt. Fühlst du dich dann nicht in der Pflicht? Offensichtlich nicht, denn sonst hättest du die Dose nicht gelegt. Das sind allerdings Gefahren, von denen viele Menschen nichts wissen, weil nur die wenigsten das jeweilige Landesforstgesetz oder das Bundeswaldgesetz gelesen haben. Corona und das notwendige Verhalten, um sich nicht zu infizieren, kennt derzeit jeder. Aber wegen dieser allerorts bestehenden Gefahr deaktivierst du deine Dose? Das ist in meinen Augen mehr als fadenscheinig und halbherzig obendrein, ebenso wie der Vergleich mit der Parkbank hinkt. Wenn die Behörde das Sitzen auf Parkbänken untersagt und sicherheitshalber die Bank trassiert, ist das eine behördliche Vorgabe. Es gibt derzeit allerdings kein behördliches Verbot, sich in freier Natur nach einer Dose zu bücken. So what? Möglicherweise hat da doch jemand zu lange an Holzhackschnitzeln geschnüffelt. Traveling Jacks Kescherwelten, Kapitel 19. Das Ding. Es begab sich zu Zeiten der eopalen Geogeflügel-Epoche, als ein als Traveling Jack, kurz TJ, bekannter Dosensucher, ein Miniaturhochsitz schuf, weil er eine Tischdekoration für einen Stammtisch benötigte. Just an diesen Stammtischen nahm regelmäßig auch ein Archivar teil. Weil es Gevatter Zufall so wollte, wurde jener Archivar zur Winterzeit nach Hannover berufen, um dort auf einer mehrtägigen Großveranstaltung jedem, den es interessierte, über die Grundzüge der Kescherwelten Rede und Antwort zu stehen. So kam es dazu, dass der Archivar TJ fragte, ob er ihn nicht begleiten möge. Infolge eines leichtfertig ausgesprochenen Ja's machten sich die zwei Gefährten im Winter desselben Jahres auf den beschwerlichen Weg in die Stadt, die ihr weiteres Schicksal bestimmen sollte. Als unsere zwei Protagonisten am ersten Tag ihren Platz zugewiesen bekamen, befand sich zu ihren Füßen ein Meer Hannoveran imprägnierter Holzhackschnitzel und in ihrem Rücken ein Gestade aus halb vergorenem Kompost, eine Mischung, die sich geruchlich für Monate in der Kleidung festsetzte. Doch hatten jene Holzhackschnitzel auf TJ eine ganz besondere Wirkung. Sie verursachten ihm Kopfschmerz und schlugen ihm aufs Gemüt. Obwohl die Gemeinschaft der dortigen Dosensucher am ersten Abend alles versuchte, seinen Gleichmut wiederherzustellen, gelang es ihr nicht. Am zweiten Tage wurde es noch schlimmer. Noch arger waren die Dämpfe, die sich zu TJs Leidwesen aus dem aufgewühlten Holzhackschnitzel erhoben, und als er sich zeitweilig von diesem Ort entfernte, sprang ihm an einer Stelle ein interessantes Objekt ins Auge. Es war von oranger Warnfarbe, hatte einen Griff und wunderbare Zacken, und es gefiel ihm wohl. Ob es an jenen Dämpfen lag oder am Abendprogramm, als auf dem Dach einer Sternenwarte das Grünopren ersonnen wurde, ist nicht überliefert. Vielleicht lag's auch am Erstkontakt mit einem roten Hut.

Das weibliche Geschlecht steht Schlange, um Borat in den... Ach, lassen wir das. Möglicherweise lesen Kinder mit. Haarsträubende Szenen spielen sich ab am Kunstgemächt. Bilder brennen sich in meinen Kopf. Bilder, die man nicht mehr los wird. Ich dränge mich an der Borat-verzehrenden Meute vorbei hinauf aufs Dach. Dort wähne ich mich sicher. Die nächste halbe Stunde verbringe ich mit Unterhaltungen und diversen kulinarischen Kleinigkeiten. Dann werden meine Füße kalt. Die Nähe des Grills verspricht Abhilfe, also begebe ich mich dorthin. Lang halte ich es dort jedoch nicht aus. Glücklicherweise ist die zweite Vorstellung zu Ende und somit der Vortragsraum geöffnet. Doch zunächst habe ich Durst, weshalb ich versuche, meinen Getränkesponsor zu finden. Wenige Minuten später ist mein Unterfangen von Erfolg gekrönt, doch dieser Umstand verhindert nachhaltig das Aufsuchen der Wärme. Ein roter Hut, Wortspiele und philosophische Exkursionen ins Reich der Cretinons halten mich auf. Der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger, schreibt der König des Horrors. Wie recht er doch hat, so erlebe ich frierend im nächtlichen Dunkel Hannovers unter liebgewonnenen Menschen auf einer Dachkante die Geburtsstunde des Grünopren, bis mich die unerbittliche Kälte irgendwann doch ins Gebäude treibt. Dort bildet sich nach kurzer Zeit im Vortragsraum ein illustres Grüppchen. Wir beginnen spontan mit einem Casting. Ich mime einen Tötensenner. Es bleibt jedoch bei den TV-üblichen Beleidigungen, da die eintretenden talentbefreiten Superflops keinerlei Ambitionen zeigen, eine ordentliche Show zu liefern. Ein Hauch von Mitleid mit Casting-Juries schwängert für Sekunden mein Gemüt und ich weiß, warum ich derartige Sendungen verschmähe. Gelangweilt verlasse ich daraufhin zur Verabschiedung den Raum, da Roland und ich beschlossen hatten, gegen 23 Uhr die Segel zu streichen, der vor uns liegende letzte Messetag im Holzhackschnitzel Delirium und die anschließende Rückfahrt bei winterlichen Verhältnissen wird kein Zuckerschlecken. Weit komme ich jedoch nicht. Zu viele Freunde und Bekannte stehen im Flur, die ich zu lange nicht sah. Einer schenkt mir zum Abschied ein Ströppchen Tannenzäpfle. Ich stecke die Flasche in die Innentasche meiner Jacke und würde gern noch bleiben, aber irgendwas ist ja immer. So reiße ich mich Verabschiedungen später los, sammle meinen Mitfahrer ein und kutschiere uns zurück ins Hotel. Was bleibt, ist ein Schluck Schwarzwald zum Einschlafen und die Erinnerung. Vergessen waren am nächsten Tag die wohlgefälligen Zacken und so vergab TJ seine Chance, das Ding sein eigen nennen zu können. Doch ging ihm dieses wundersame Werkzeug nicht mehr aus dem Kopf, weshalb er in den Folgejahren oftmals nicht umhin kam, von diesem Teil und seinen Möglichkeiten wild zu schwärmen. So gingen die Jahre ins Land und es näherte sich der Tag, der alles verändern sollte. Die Holde, wie TJ seine Angetraute zu nennen pflegte, hatte einen perfiden Plan geschmiedet, wie sie TJ anlässlich eines Jubiläums überraschen könne. Sie hatte viele seiner alten Weggefährten geladen, mit ihm den Schicksalshügel zu besteigen, auf dem er seine erste Dose fand und dann im Anschluss nett zu feiern. Am Ziel, hoch droben auf dem Gipfel, bei gebackenem und warmen Trunke, fand dann ein goldener Buttpuller am blauen Band zu jenem, der seit Jahren davon schwärmte und damit in die Kescherwelt. Neulich zwitscherte und schrieb irgendwer, dass wegen der milden Temperaturen mittlerweile ganzjährig Zeckensaison sei und dass die Tiere Borreliose übertragen können. Zudem können sie mit nur einer Blutmahlzeit bis zu 5 Jahren in freier Natur überleben. Das ist nun freilich nichts Neues. Dennoch schlagen angeblich Förster Alarm, denn wegen der milden Temperaturen sei mittlerweile ganzjährig Zeckensaison und viele Blutsauger hätten den milden Winter überlebt. Den milden Winter überlebt? Lasst mich kurz nachdenken. Ich meine in diesem Zusammenhang gelesen zu haben, dass Zecken die kalte Jahreszeit allerdings kaum schade und selbst wenn es schneit und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt senken, viel überleben. Die Temperaturen müssten den Boden längerfristig über 20 cm tief durchfrieren lassen, damit es einen Einfluss auf die Zeckenpopulation hätte. Und ich meine, irgendwo hätte ich auch gelesen, dass Zecken Temperaturen bis minus 28 Grad überleben können. Wann hatten wir diese Verhältnisse zuletzt in Deutschland? Die ganz alten Hörer erinnern sich möglicherweise. So sollen Zecken sehr robust sein, auch in Sibirien vorkommen und Eiszeiten überlebt haben. Trockene Sommer sind meines Wissens jedoch für Zecken problematisch. Sobald die Temperaturen wieder über 7 Grad Celsius steigen, werden Zecken aktiv. Das könne auch an einem milden Wintertag der Fall sein, an dem sie an Pflanzen hochklettern und auf einen warmblütigen Wirt warten, an den sie sich anheften können. Das erinnert mich an eine Cache-Suche im Februar in einem alten Steinbruchgebiet. Ich bin ausgerutscht, habe mich mit der Hand im Laub abgestützt und zack, hatte ich 3 Zecken auf der Hand. Fazit? Kälte macht Zecken nix, Trockenheit und Dürre schon. Wir hoffen auf den Klimawandel, insbesondere wenn der Borkenkäfer den Wald des Schattens beraubt. In meiner Kindheit haben wir übrigens beim Holzmachen im Wald immer ein Feuer gemacht und das unnötige Reisig abgefackelt. Früher wurden noch alle paar Jahre die Felder abgebrannt. Früher gab es wenig Zecken. Heute ist das umweltschutztechnisch nicht mehr opportun. Stattdessen wandeln wir Holz ökologisch neutral in Kaminöfen in Feinstaub um. Zur Freude der Allergien und der Zecken. Naja, die Natur wird's schon regeln, ganz natürlich eben. Natürlich sind auch diverse Zutaten, die Ernst dringlichst benötigt. Wozu? Hört selbst. Traveling Jacks Kescherwelten. Kapitel 20. Zutaten. 1 Liter Sud gekocht aus Gladiolus blumelli, in Klammern Waschbärhausen. Ein Extrakt einer Krautadelle Grixel-Brüpfer Art, in Klammern Gasthaus zur zünftigen Stube. 1 Portionstütchen Senf, in Klammern wichtig mit PF, woher auch immer. 3 Esslöffel Seidenmatter-Müsli. 1 Stunde blubbernd kochen, dann durch ein Tuch filtern und abkühlen lassen. Um Mitternacht in einer mondlosen Vollmondnacht genossen, gewährt der Trank dir Zugang zur Lesekunst der geheimen Schriften. Gladiolus blumelli. Eine Krautadelle. Was ist das für ein Zeug und woher nehmen und nicht stehlen? Fragt Ernst mehr sich selbst als den Käfer im Raum. Tja, die Blume und der Senf werden zu finden sein, erwidert Solangbraun. Aber was ist eine Krautadelle und ein Müsli? Ich denke, das wirst du selbst herausfinden müssen, denn ich komme hier so schlecht weg. Aber selbst wenn wir alles hätten, eine mondlose Vollmondnacht? Entweder es ist Vollmond oder nicht, aber eine Mondnacht setzt den Mond voraus. Es sei denn, man befände sich auf dem Mond. Dann befände man sich immer noch auf dem vollen Mond, sähen aber nicht am Firmament, wenn man nach oben schaut und deshalb auch nicht zu seinen Füßen. Klugscheißer. Aber du könntest recht haben. Wenn man die Schildkröte dazu bekäme, um einen Planeten zu kreisen, wären wir quasi ein Mond. Einmal die Umlaufzeit stoppen, die Dauer der Nacht bestimmen und in der Mitte der nächsten Nacht das Zeug hinter die Binde gießen. Wenn die Schildkröte mitspielte, könnte es klappen. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Nun, du, als ein der Zauberei kundiger Ex-Raumschiff-Kommandant, befindest dich als einziger Mensch mit dem einzigen Käfer seiner Art in einem Dialog auf einer scheibenförmigen Welt, die von einer Schildkröte durch das Universum getragen wird, circa 1 Millisekunde von allen anderen Realitäten entfernt. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Warte, nicht sagen. 100%. Ja, Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten, dass ich heute viel zu wenig Koffein hatte, die ist relativ hoch. Darum habe ich mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht. So, und den trinke ich jetzt hierbei, während ich hier so, ja, ihr wisst ja, wie hier der Podcast in der Regel aufgebaut ist, ne? Also erst irgendwas erzählen, dann Kescherwelten was erzählen, Kescherwelten was erzählen, Abspann. So wird das auch heute sein, nur ich habe mir jetzt für einen Abspann nicht groß was überlegt. Ich habe den ganzen Tag was zu basteln gehabt und mir raucht der Kopf, weil ich hier irgendwelchen rechtlichen Scheiß gelesen habe und ich habe keinen Bock mehr heute. Außerdem habe ich keine Schritte gemacht, ich werde immer fetter und es ist halt wie es ist. Und darum mache ich jetzt auch gar nicht lange rum. War warm. Manche Leute drehen in meinen Augen so ein bisschen am Rad. Ich weiß auch nicht. Also ist vielleicht der Lagerkoller. Keine Ahnung. Wir werden abwarten, wie sich das alles noch entwickelt. Ich für meinen Teil bin heute durch. Deswegen kommt jetzt das Outro und ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher.